Was soll ich armer nur? Von Petefi. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Was soll ich armer nur? Von Petefi. Was soll ich armer nur beginnen? Ich tränke gerne allen Wein im Land. Stets ungelöscht bleibt meiner Kehle Brand, und wenn gleich Ströme Weines rinnen. Ach, wenn sich Gott erbitten ließe, verwandelte die Theiß zu lauter Wein, und ließe mich alsdann die Donau sein, dass sich die Theiß in mich ergieße. Ende von Was soll ich armer nur? Von Petefi.